Begriffsverformung und Hypersensibilisierung. In einem Versuch erschienen auf einem Bildschirm nacheinander unterschiedliche Gesichter, deren Ausdruck die Testpersonen auf einer Skala zwischen sehr bedrohlich und gar nicht bedrohlich einordnen sollten. Sie gaben bei mehreren Durchläufen des Versuchs vergleichbare Antworten. Doch als die Probanden immer weniger bedrohliche Gesichter sahen, begannen die Probanden plötzlich auch vormals harmlose Gesichter als bedrohlich einzuschätzen. Dieses Phänomen nennt sich Creep, womit ursprünglich die Verformung von Werkstoffen unter großem Druck gemeint war. Hier verformt sich der Begriff bedrohlich, indem sich sein Umfang erweitert, sodass Gesichtsausdrücke, die früher nicht darunter fielen, auf einmal dazugehören. Diese Verformung tritt auch bei Farben und bei der moralischen Einschätzung von Texten auf, was dafür spricht, dass es sich um eine allgemeine Eigenschaft unserer Kognition handelt, die nicht nur auf die Wahrnehmung beschränkt ist. Besonders deutlich zeigt sich Begriffsverformung beim Sprachwandel von Wörtern, die Phänomene bezeichnen, durch die jemand zu Schaden, Harm, kommt, etwa Missbrauch, Mobbing, psychische Störung, Trauma, Sucht und Vorurteil. Auch diese Begriffe umfassen inzwischen ebenfalls Fälle, die noch vor einigen Jahrzehnten als harmlos galten. Dass wir heute mehr Gewalt und Diskriminierungen beklagen, hat mit unserer stärkeren Sensibilisierung zu tun. Galten früher ausschließlich körperliche Übergriffe als Gewalt, zählen heute auch verbale Grenzüberschreitungen dazu. Für Sexismus und Rassismus sind wir ebenfalls mehr sensibilisiert. Noch vor einigen Jahrzehnten galten unerbetene Komplimente zum Dekolleté oder Ausweiskontrollen allein aufgrund der Hautfarbe als unverdächtig. Natürlich waren das schon immer Übergriffe, selbst wenn damals niemand ein Aufheben davon gemacht hat. Oft muss man nämlich erst passende Begriffe wie Racial Profiling einführen, um ein Problembewusstsein zu schaffen und auf diese Weise Übergriffe überhaupt erst erkennbar zu machen. Zur Erinnerung: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat erst 2006 ihre Arbeit aufgenommen.